Zwar hat es immer wieder extreme Unwetterperioden gegeben. Das Wetter war natürlich immer Veränderungszyklen unterworfen. Was wir aber feststellen müssen, ist, dass diese Veränderungen durch den Menschen noch verstärkt werden,